So, alles, was gesagt wird, wird aufgenommen. Wir müssen alle gute, gute Gedanken, gute Rede führen, um zu überzeugen, dass eine Buddha-Habe in den Nationalpark gehört. Omitabha. Dann jetzt Manling, erste Frage. Oder fangen wir von Horst? Horst, links wieder. Eine Frage habe ich, und zwar haben wir gehört, dass die Wesen, nach der Buddha, nach dem Buddha verstorben ist, 2500 Jahre, die jetzt den Dharma hören und verstehen und das Ziel haben, der höchsten Erleuchtung, dass sie schon von früher, aus der Vergangenheit, aus ihrem vergangenen Leben, diese gute, tugendhafte Wurzeln haben, ja, gelegt haben, gegründet haben. Nun meine Frage, warum haben diese Wesen nicht zu der Zeit der vergangenen Buddhas, als sie das Vorbild vor sich hatten, schon die Erleuchtung erreicht? Wenn sie Erleuchtung erlebt hätten, würden sie wohl nicht unbedingt in Samsara bleiben. Wenn sie aber Bodhisattvas Weg einschlagen, dann ja. Aber dann, der Ziel von Bodhisattva Weg ist, die Menschen werden ohne Bewusstsein, viele sterben, dann wissen sie überhaupt nicht, wohin sie gehen. Und ohne Wissensklarheit, sie werden geboren, sozusagen, sie wissen überhaupt nicht. Der Bodhisattva, der fortgeschritten ist, er kann bewusst sterben und wird bewusst wiedergeboren. So kann er allmählich zu alle Vollkommenheiten, zur Perfektion bringen und ein Buddha werden. Also, wie kommt man zu diesem Zustand? Eben durch diese Nirvikalpa-Jnana, diese Übung von Nicht-Anhaften. Wenn man nicht anhaftet, dann lernt man, den Geist zu steuern, ohne von den Samskaras gesteuert werden. Normale Menschen sind immer von Samskaras gesteuert. Der Bodhisattva oder einer, der richtig praktiziert, er lernt, die Samskaras zu steuern. Dann er kann bewusst sterben und bewusst wiedergeboren. In diesem Sinne dann erreicht er die Perfektion. Das ist natürlich ein schwerer Weg und deswegen der Weg von Bodhisattva ist natürlich viel länger als der Weg von einem Arahat, der nach dem Sterben niemand weiß. Niemand kann ihn wiedersehen. So, der Bodhisattva übt mit diesem Ziel. Deswegen er sein Mittel ist, dass er schafft diese reine Länder. In diesem reinen Land wird er geboren. In diesem reinen Land kann er dann viele Wesen zu sich ziehen, die dann. Und dieses reine Land im Verständnis von vielen Lehren ist nichts anderes als was wir hier erleben. Nur wir erleben das nicht so, weil unser Geist noch nicht gereinigt ist. Der Bodhisattva, die Größe von Shakyamuni Buddha ist eben, dass er in diese, es ist viel leichter, reine Land zu schaffen, wo Amitabha ist, in aber in dieser Welt, Saha, Saha ist Welt von großen Leiden, der Shakyamuni hat geschafft, reine Land in dieser Welt von Leiden. Das ist tolle Leistung. Deswegen konnte er Tausende, Hunderte von Tausenden in dieses reine Land mit sich zu nehmen. Nicht anderswo, sondern hier. Okay. Jetzt Stefan. Also heißt es, ein Bodhisattva kann auch wiedergeboren werden, sozusagen, wenn er vorher schon sehr viel praktiziert hat und irgendwie auch eine hohe Stufe erreicht hat, irgendwie in einem Kloster gelebt hat oder so, in einer vorherigen Reinkarnation, kann er auch wiedergeboren werden in einem ganz normalen Leben und sozusagen mit dem Bewusstsein der Erinnerung an die Praxis, um das sozusagen auch im normalen Leben umzusetzen und auch er kann, natürlich. Er kann. Die Bodhisattvas, die meisten Bodhisattvas eigentlich sind Laien. Und als Laie kann man auch sehr gut praktizieren. Und was ist das Wichtigste denn, sich sozusagen sich daran zu erinnern, an die Praxis, die man vorher gehabt hat, oder darauf zu schauen. Eigentlich in der, nicht nur im Osten, auch im Westen sagen die Weisen eigentlich, alles, was wir erleben, ist eigentlich mit Erinnerung verbunden. Das hat sogar der alte Sokrates gesagt. Indem wir gut praktizieren, wir erinnern uns an Praxis, dass wir früher, indem wir große Vertrauen an Buddha eigentlich haben, erinnern wir uns an Buddha. Als ich in Burma war, ich war Assistentlehrer in einem Zentrum, und da gab es ein Laie an Burmese. Dort wird geübt, dass man sich unbedingt nicht durch übernatürliche Kräfte, sondern durch Vipassana muss man die vergangene Leben untersuchen. Das kann man machen, wenn man genau untersucht die Objekte von jetzigen Erfahrungen, kann man dann den Geist nach Vergangenheit führen. Das ist gar kein Problem. In Vipassana, man braucht nicht unbedingt übernatürliche Kräfte. Wenn man sie hat, ist es deutlicher natürlich. Man muss so lernen, das gehört zu, weil die bedingte Entstehung nach der Tradition muss man in drei Leben untersuchen. Vergangene Leben, das ist Unwissen und Samskaras, in jetzigen Leben dann Bewusstsein bis Bhava, bis Existenz, und nächste ist dann Leiden, Tod und so, Geburt, Tod und so weiter. So, nie, es wird wörtlich verstanden in der Visuddhimagga-Tradition, muss man unbedingt die vergangene Leben untersuchen, wie Bewusstsein hat sich dann in jetzige Bewusstsein transformiert. Und im Rahmen von dieser kann man dann weiter erforschen viele andere Leben. Und es gab Leute, die sich genau erinnern, dass sie mit Buddha gelehrt haben und gesehen haben. Natürlich, ob es wie, inwiefern ist es objektiv, kann man nicht sagen, weil unsere Erinnerungen täuschen uns auch. Aber er hat sich genau erinnert, dass er diese und diese Suttas gehört hat und hatte sehr, sehr klaren Eindruck davon. Und er konnte die sehr, sehr schnell auswendig lernen, alles, weil er denkt, dass er das schon früher gehört hat. Solche Fälle gibt es. Sind so die Bilder und Stupas und Abbildungen von Buddha entstanden? Aus der Erinnerung an Vergangene? Was meinst du? Man sieht ja Abbildungen in Büchern oder von Buddhas und von Bodhisattvas. Weißt du, es gibt sehr berühmte Geschichte in Avadana. 500 diese Abbildung von Buddha gab es nicht, bis 500 Jahre nach dem Tod von Buddha. Und 500 Jahre nach dem Tod von Buddha gab es ein sehr berühmter Arahat Bodhisattva, der heißt Upagupta. Er ist verehrt in allen buddhistischen Traditionen als ein von den größten Yogis von Buddhismus. Er hatte unglaubliche, übernatürliche Kräfte. Er konnte sich verwandeln und so weiter. Und er war große Verehrer von Buddha. Und seine Hingabe für Buddha war so groß, dass sogar der Mara, der Teufel im Buddhismus, wurde sein Schüler. Wenn du Lotus Sutra liest, hast du gelesen, Lotus Sutra? In Lotus Sutra auch wird davon berichtet. Zum Beispiel Devadatta war der Lehrer von Buddha von vielen, vielen Kalpas. Deswegen, obwohl er immer danach von Eifersucht Buddha schäden wollte, der Buddha hat ihn sehr, sehr beliebt, weil er war sein Lehrer früher. Das ist sehr schwer zu glauben, aber so steht in Lotus Sutra auf jeden Fall. Also der Upagupta hatte solche Hingabe für Buddha, dass der Mara, der Teufel, wurde sein Schüler. Und der Teufel hat unglaubliche, übernatürliche Kräfte. Er kann sich verwandeln, wie er will. Er kann alle Täuschungen zustande bringen. Dann der Teufel wurde sein Schüler. Und als Upagupta am Sterben war, dann der Teufel wurde sein Diener. Dann er fragte Guruji, Lehrer, was kann ich für Sie tun? Und dann sagt er, lieber Freund, ich habe nur einen Wunsch. Ich habe ein erfülltes Leben gelebt, und voll von Hingabe, und ich habe vielen, ganze Leben habe ich nur Dharma studiert. Ich habe kein überhaupt nichts, was ich bedauern soll. Aber ich doch bedauere nur eine Sache. Und das ist, ich bin 500 Jahre nach dem Tod von unserem Lehrer geboren. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe auch nicht seine Schüler gesehen. Dann der Teufel sagt, aber Guruji, das ist doch eine Kleinigkeit. Und er verwandelt sich vor ihm in diese Form, in Buddha. Und so 500 Jahre nach dem Tod von Buddha ist eigentlich erst Abbildung von Buddha entstanden. Historisch ist es so. Früher, wenn du siehst die buddhistische Architektur, Buddha wird nur durch Symbolen geschildert, so wie Fußabdruck mit Dhammachakra oder Bodyblatt oder Stupa und so weiter. Nie wird als Mensch Abbildung. Diese Abbildung kommt nach Upagupta, Mathura-Zeit, von diesen Shakya-Königen. Und danach wurde er Buddha systematisch immer als Mensch. Und komischerweise, damals war sehr großer Einfluss von griechischer Kunst. Und die Buddhas zu dieser Zeit sind sehr so wie griechische Götter, Apollon oder so. Also am Anfang gab es, die Leute waren so tief in Dharma, dass es gab keine Abbildung von Buddha. Buddha war einfach Dharma für sie. Dieses Bild von Buddha ist viel, viel später, eben 500 Jahre. Und Buddha hat gesagt, nach 500 Jahren wird die Reinheit der Lehre für, nicht mehr vorhanden. Für die früheren Buddhisten gab es keine Abbildung von Buddha als Mensch. Buddha war nur Dharma. Und die anderen Formen, also die anderen Bodhisattvas und so, wo es auch Abbildungen gibt? Das ist auch viel spätere Zeit. Viel, viel spätere Zeit. Das fängt dann so vielleicht 700, 800 Jahre nach Buddha. Aber die Dämonen im Tibet, das ist ja auch schon so eine Verbindung. Das ist, die Dämonen wurden immer in Indien verehrt. Ja. Die Nagas und Dämonen, das ist, war immer da, dieser Kult von Yakshas. Das sieht man noch heute. Alle Bodhisattvas haben auch dämonische Formen, durch die sie dann übel zerstören. In Tibet ist es ja ganz viel. Tibet ist Himalayas, ist Land von Dämonen. Da sind die alle wohnen in den hohen Bergen. Jetzt Michael, keine Frage. Next kommt Pia. Träume, kann man Träume beeinflussen? Natürlich, Träume ist nichts anderes als Denken. Wenn man gute Gedanken hat, sieht man gute Träume. Wenn man schlechte Gedanken hat, sieht man schlechte Träume. Was man denkt, das sieht man weiter in den Träumen. Deswegen, von den Träumen kann man viel erfahren über sich selbst. In der Arahat träumt praktisch nicht mehr. Warum? Weil er immer wach ist. Es gibt aber Methode auch, wie man sogenannte Traum-Yoga, besonders in der tibetanischen Tradition. Man kann dann allmählich lernen, nur in Schlaf, in Träumen meditieren. Es gibt in Nepal ein sehr berühmter Mönch, der ist ein sehr berühmter Nyingma-Mönch, ziemlich dick. Den Namen habe ich nicht verstanden. Ein Mönch, ja. Ich habe es vergessen, wie er heißt. Okay. Und dieser Mönch, der schläft ungefähr 18 Stunden pro Tag und er meditiert in Traumen. Er ist Meister von diesem Traum-Yoga. Er lehrt das auch. Das hat nichts mit diesen luziden Träumen zu tun. Ja, luzide Träume. Luzide Träume ist Anfang. Dann lernt man, wie man das meistert. Zum Beispiel siehst du im Traum ein Monster, dann diese Monster wechselst du bewusst zu Buddha zum Beispiel. Das kann man alles machen. Deswegen in Pragya Paramita wird geschrieben, der gute Meditator ist wie ein Magier. Magier. Ein Magier schafft die magische Erzeugnisse, oder wie sagt man? Aber der Magier weiß, dass diese magischen Erzeugnisse sind nicht wahr. Aber die anderen glauben, dass sie wahr sind. Genauso ein guter Yogi, er kann alles Mögliche schaffen. Und er weiß selbst, dass es alles falsch ist. Aber die anderen sind überzeugt, dass es wahr ist. So die beste, eigentlich sehr gute Meditation im Traumen. Deswegen heißt es Men Chang. Chang in Träumen. Die er später kann lernen, wenn nicht in diesem Leben, im nächsten. Wenn sie sich Mühe gibt, mehr Achtsamkeit und Wissensklarheit gibt. Das geht vor dem, meistens träumt man am klärsten gegen morgen, wenn man so drei, dann wenn man Entschluss macht vor dem Schlaf, ich muss bewusst werden jeden Tag, dann allmählich kommt es, aber muss man viel Meditation üben, viel Achtsamkeit üben. Und jetzt, was hat Alexandra für eine Frage? Ich hätte eine Frage, man spricht ja immer von dem dritten Auge. Können Sie da was dazu sagen? Kann es jeder bei sich aktivieren? Oder ja, manche können ja, man sagt, mit dem dritten Auge sehen oder auch nicht. Dritte Auge ist was? Dritte Auge ist nur so Energiezentrum. Das ist Ajna Chakra, heißt das. Und das kann jeder bei sich aktivieren. Wenn man viel Meditation übt, dann der Körper wird sehr sensitiv. Dann man kann nicht nur diese grobe Körper sehen, sondern pranische Körper. Pranische Körper ist viel subtiler als grobe Körper. Und diese pranische Körper ist unmittelbar mit dem Geist verbunden. Der Geist kann sich nicht selbst bewegen, der Geist bewegt sich mittels Prana. Und diese Prana dann kann auch bewusst erlebt werden. Wenn man viel Yoga übt, dann wird es sehr, sehr sensitiv hier. Aber ist man dann intuitiver oder ist man dann irgendwie plötzlich hellsichtiger wie andere oder wie ist das? Alles hängt davon ab, wie man das lernt. Es kann nicht unbedingt. In Sri Lanka, als ich in Sri Lanka war, dort gab es in einem Meditationszentrum, das ich besuchte, der Lehrer hat mir erklärt, es gab eine Frau, die kam, sie hatte lange Zeit in Indien Yoga geübt. Deswegen, sie hat ein bisschen Kundalini auch geübt und hat diese Chakras aktivisiert. Dann, der Lehrer lehrte sie Meditation über Atmung. Einatmen, ausatmen, betrachten und so. Dann, sie hat Einatmen und Ausatmen betrachtet, lange Zeit, und dann, indem sie diese Gewohnheit hatte von Yoga, dann das wurde irgendwie, wenn Licht kam hier, sie war nachverlässig, hat das verwechselt und hat sich hier konzentriert. Und dann, sie sollte hier konzentrieren, dann sie war nicht sicher, und dann dieses Licht ist dann in dem Raum ist herumgegangen. Dann sie hatte große Angst und hatte in Meditation alle geschrien. Das ist keine Weisheit. Wenn man meditiert, muss man richtig meditieren. Das dritte Auge hat nicht unbedingt mit Weisheit zu tun. Aber es kann mit Weisheit zu tun haben, wenn man richtig meditiert. Okay, jetzt kommt Tutu. Ich wollte fragen, ob ich das vorhin richtig verstanden habe. Die Dinge sind vergänglich, weil ich an ihnen anhafte. So ist es nicht, Tutu. Die Dinge sind vergänglich. Wenn man geboren ist, ist man mit Vergänglichkeit geboren. Was geboren ist, wird sterben. Und der Körper ist vergänglich, das sieht Tutu auch sehr klar. Tutu ist nicht mehr das, was sie vor 10 Jahren war, nicht wahr? Und kann sie sehr klar auch davon derivieren, dass nach 10 Jahren wird sie auch anderes aussehen, nach 20 Jahren auch noch anderes, nicht wahr? Dann der Geist, das mit dem Körper verbunden ist, ist auch vergänglich. Und vergänglich heißt, er entsteht und vergeht in jedem Augenblick. Dieser Geist ist noch viel vergänglicher als dieser Körper. Aber man fängt an, die Meditation Vipassana mit Betrachtung von Vergänglichkeit von Körper, weil es am klärsten ist. Das Körper ist vergänglich, kann jeder ziemlich klar erfahren. Aber das, wie vergänglich der Geist ist, nicht jeder kann so klar erfahren. Deswegen, nach Körper kommen Empfindungen, dass die Empfindungen vergänglich sind, kann man ziemlich leichter erfahren, weil eine Weile freuen wir uns, eine Weile freuen wir uns nicht. Deswegen sehr leicht zu erfahren, dass die Empfindungen sind vergänglich. Wenn wir verstehen klar, dass die Empfindungen vergänglich sind, wir können auch sehr klar verstehen, dass Wahrnehmung vergänglich ist, weil ohne Wahrnehmung keine Empfindung, ohne Empfindung keine Wahrnehmung. Wenn Wahrnehmung, wir verstehen, vergänglich ist, dann ist sehr leicht zu verstehen, dass Wille und die Faktoren des Geistes, die mit Wille verbunden sind, auch vergänglich sind. Die sind sogar noch vergänglicher. Eine Weile will man so, eine Weile will man nicht so. Und der Geist, das mit diesen Sachen verbunden ist, ist genau, er ist im Zentrum. Das ist am vergänglichsten. So, wenn man sieht ein Rad, der sich dreht, man sieht, dass die Pneumatiken, oder wie sagt man auf Deutsch? Reifen. Die Reifen sich drehen, sieht man sehr klar. Aber das Mitte von dem Rad sich dreht am schnellsten, da sieht man nicht klar. Man hat Eindruck sogar, dass es steht. Nicht wahr? Genauso dieses Bewusstsein, das an Körper und Empfindungen, Wahrnehmungen gebunden ist, dreht sich am schnellsten. Trotzdem wird es mit Ich identifiziert. Mit etwas, was sich nicht ändert. Ja? Jetzt aber, wovon kommt diese Bewegung? Das muss man untersuchen. Wovon? Wille, Samskaras, Wille-Formationen. Diese Wille-Formationen ist das, was macht die Welt zusammen. Zusammensetzen. Samskara heißt zusammenmachen. Sam heißt zusammen, Kara machen. unsere Welt ist zusammen gemacht. Zusammen gemacht auf Grundlage von was? Auf Grundlage von jetziger Wille und von vergangener Wille. Das heißt Karma. Jetziger Wille und vergangener Wille heißt Karma. Du verstehst? Jetzt, so dieser Rad von Leben dreht sich so insoweit diese Wille und Anregungen funktionieren. Wenn sie nicht funktionieren, Buddha erklärt es so wie ein Rad, der Impetus, wie sagt man, nimmst du Rad und wirfst du ihn, er wird sich drehen, solange dieser Impetus im Rad vorhanden ist, nicht mehr. Unwucht. Damit etwas sich bewegt, es braucht Energie, Impetus. Anstoß. Anstoß ist das Wort. Solange dieser Anstoß in Rad ist, wird sich bewegen. Dieser Anstoß sind die Samskaras. Dann der Buddha sagt, wenn Anstoß schwacher wird, dann was dieser Rad dreht sich nicht weiter. Er dreht sich auf einem Platz und dann fällt er runter. Ist das so? Genauso, wenn diese Karma, man sich nicht mehr mit Karma identifiziert, dann diese Energien werden geschwacht, bis sie sich drehen auf Platz und dann hören sie auf. Jetzt, wovon kommen diese Energien, dieser Anstoß? Das haben wir erklärt auf Grundlage von Diamant Sutra, auf Anhaften an die Abbildungen im Geiste. Das sind die Zeichnungen. Durch frühere Anhaften, wir haben Erinnerung im Geiste an das, was wir unterschieden haben, an das, wir, was wir gefasst haben. Das verbinden wir jetzt auf Grundlage von mentalem Bewusstsein mit jetzigen Erfahrungen. Alle Erfahrungen, mentale Erfahrungen sind, alle Erfahrungen sind basiert in mentalem Bewusstsein. Ohne mentalem Bewusstsein, die Sinnen funktionieren nicht. Jetzt, was wir durch Sinnen sehen, ist nur Farbe, nur Gestalt, nur Geräusche und so weiter. Aber wir unterscheiden diese durch mentale Bewusstsein. Die Sinne und Bewusstsein kann sie nicht klar unterscheiden. Nicht wahr? Jetzt, wenn es kommt zu mentalem Bewusstsein, kommen die Erinnerungen zusammen und die Anregungen zusammen. Warum? Weil wir haften an die Abbildungen, die wir dann, wir interpretieren, die Formen, Farben und Tasten und so weiter, das wir erleben, durch frühere Erfahrungen. Diese frühere Erfahrungen kommen als Abbildungen im Geist. Diese Abbildungen im Geist heißt dann Fashyam. Wenn wir auf diese Fashyam-Abbildung, Dharma-Abbildung oder Dharma-Nimitta anhaften, so diese Rad kommt nicht zu Ruhe. Wenn wir aber nicht anhaften, dann der Rad kommt zu Ruhe. Wenn der Rad zu Ruhe kommt, wir können verstehen und sehr klar sehen. Der Bodhisattva ist einer, der versteht, sehr klar sieht. Wir haben erklärt, der Buddha, so die buddhistische Lehre, er schon in der Zeit von Dipankara Buddha, er hatte Kraft und Weisheit, ein Arahat zu werden. Aber er hat sich entschlossen, nein, Ich will nicht ein Arahat werden, ich will nicht diese Rad von Leben fallen lassen. Ich werde ihn weiter drehen, bis ich auch ein Buddha werde. Und wie schaffe ich das? Indem ich die Vollkommenheiten übe. Er hat so die Tradition in allen buddhistischen Traditionen. Er hat lange, lange, lange meditiert darüber, wie der Buddha hat es geschafft, dass er so ist, wie er ist. Dann hat er gedacht, aha, jetzt habe ich es. Er hat Vollkommenheiten geübt. Indem er Vollkommenheiten so lange geübt hat, ist er dann, wurde er nicht ein ordentlicher Arahat, sondern ein Buddha. Jetzt habe ich auch Kraft, Verständnis, ein Arahat zu werden, aber ich werde nicht Arahat. Ich muss weiter üben, bis ich geschafft habe, was der Dipankara geschafft hat. Dann, was macht ein Bodhisattva? Er bewusst lernt, bewusst zu drehen, diese Rad. Damit er immer in besseren Umständen geboren wird, wo er noch tiefer Dharma studieren kann und zum Wohl von Wesen dienen kann. Das ist der Weg von Bodhisattva. Er versteht bedingte Entstehung, er versteht dieses Rad von Samsara, aber er durch sein Mitleid, trotzdem bleibt er in Samsara, bis er die Vollkommenheiten vollkommen verwirklicht hat. Und wie schafft er das? Indem er Wu Suo Ju Shen Qi Xin, wie Manling hat gesagt, er lässt seinen Geist entstehen, ohne im Geiste zu bleiben. Das ist der Weg von Bodhisattva. Tut er verstehen? Nun, der Weg von Bodhisattva ist sozusagen zeitlos, weil er adaptiert sich an Soheit der Dinge. Und Soheit der Dinge ist zeitlos. In der Tat, Nagarjuna sagt in Pachetulun, Manlim Tapir Shihuan, habt ihr gelesen, ne? Pachetulun? Nimeon. In Tajitalun Nagarjuna sagt, die Lehre von Buddha hat nur einen Geschmack, Geschmack von Befreiung. Wenn man die Lehre von Buddha lernt und übt, man nur übt Geschmack von Befreiung. Egal, welche, ob man Bodhisattva wegübt oder Schüler wegübt. Aber einer, der Arahat wird, ohne die Vollkommenheiten zu üben, er ist verglichen bei Nagarjuna so wie ein Hase. Er kommt zu diesem Ufer und dann seine Füße sind sehr, sehr kurz. Er kann nicht fassen, was da am Boden ist. Er schwimmt, schwimmt, schwimmt und kommt er zu dem anderen Ufer. Aber was inzwischen ist, er hat nicht direkt erfahren. Er will nur gleich sich befreien. Deswegen, er wendet sich weg von Samsara und er bleibt in Nirvana. In Nirvana gibt es keine Anhaftung an Dinge, gibt es keine Wille, deswegen er kann auch nicht viel lernen. Der Bodhisattva wird mit einem Pferd verglichen. Ein Pferd, er geht weiter in Wasser, aber was in der Mitte ist, ist nicht, er kann nicht mehr erreichen, weil seine Füße sind zu kurz. Aber der Buddha ist so wie ein Elefant. Da Manling hat viele Elefanten gesammelt. Elefant sehr, sehr populär, Tier der Buddha wurde sehr, sehr oft in den Schriften mit den größten und mächtigsten Elefant verglichen. Buddha ist wie Elefant. Jedes Stadium von dem Weg zu anderem Ufer, er kann mit eigenen Füßen tasten, sagt man, berühren. Und deswegen, er kann alle Aspekte von dem Weg sehr, sehr klar erklären, weil er alles, auch tiefste Ort, wo niemand berühren kann, er hat alles sehr klar berührt. Dann weiß er in allen Einzelheiten den Weg. So sagt der weise Nagarjuna. Na prima, dann Manling hat noch eine Frage. Ich habe zwei. Es ist um die Frage, welche die Frage von Pia, ob man Träume fühlen kann. Ob man? Ob man Träume fühlen kann. Mhm. Ich habe einige Erfahrungen, wenn ich wenn ich einige Zeit, welche sie las, genau erhalten müsste, also üben müsste. Und dann kommt dann diese Zeit manchmal im Traum, was passiert. Und dann die Entscheidung liegt bei mir, gute oder nicht gute. Ich muss ganz klar. Und dann manchmal schreibe ich selber, Mama, nein, ich will nicht. Und dann nach dem, also dann später dann, klar, okay, praktiziert ist keine Pause. Auch bei Schlafen im Traum auch. So jeder Moment kann, muss er selber entscheiden. Das ist schwer, ne? Nicht leicht. Wenn Manling hat große Wunsch, dann möge Manling große Weisheit erreichen. Wir alle wünschen Manling. Und jetzt rezitieren wir am Ende. Oh, ha. Die zweite ist die Frage, dass die Amansutra ist eigentlich über die sechs Brahmita. Warum gerade ist die Bana? Ich habe das, ich glaube, vorgestern erklärt. Zum Beispiel Shantideva in Bodhicharya Avatara sagt, dass wenn man eine Perfektion, eine Vollkommenheit zur Perfektion gebracht hat, alle Vollkommenheiten sind schon da. Und Dana ist erst, weil Dana heißt eigentlich Tyaga. Loslassen. Und Parityaga, der Shantideva heißt, sagt, Parityaga ist nichts anderes als Zustand von Buddha. Pari heißt allherum. Der Buddha ist einer, der alles losgelassen hat. Deswegen ist der Buddha geworden. Sogar seine Tendenzen von früheren Leben, er hat alle vier Dharma aufgegeben. Deswegen, er hat Parityaga. Und Parityaga, los, wir sind nicht Buddhas, indem wir nicht alles loslassen können. Nicht mal der Arahat kann nicht alles loslassen. Er hat noch Tendenzen von früheren Leben, die obwohl sie nicht mehr karmische Kraft haben, unheilsame Karma zu erzeugen, die sind noch da. Aber er, indem er mit Dharma immer verbunden ist, die können ihn nicht beeinflussen. Diese Frage motiviert uns alle nach dem Glas. Für uns ist sehr wichtig, es geht darum, diese Dharma zu verstehen im Alltag. Der Buddha erklärt den Prozess von Wiedergeburt, Prozess von Leiden auf Grundlage von Nichtwissen und von Begierde. Durch Nichtwissen kommt Begierde, kommt Durst. Durch Durst kommt Geburt. Und Dana ist das Gegenteil von Durst. Man will nicht für sich haben, man will geben für andere. Deswegen, indem man Durst und Begierde bremst, man bremst dann automatisch auch Nichtwissen. Deswegen in den buddhistischen Ländern, man fängt normalerweise mit Lernen Buddhismus, heißt Lernen Dana. Das ist das Wichtigste. Indem man gibt, man bremst diese Tendenz oder Instinkt in uns, diese kräftigste Instinkt in den Menschen und in den Wesen ist Begierde, was für sich nehmen. Dana, dann bremst diesen Instinkt. Dann man lebt besser, indem man gibt und nicht für sich nimmt. Das Geheimnis von erfüllten Leben ist geben statt nehmen. Wenn man geben kann, nach der buddhistischen Lehre, Resultat davon eben ist, dass man bekommt. Aber die Menschen wollen immer nehmen, nehmen, nehmen, aber nicht geben. Deswegen, sie leben ein unerfülltes Leben. Ein buddhistisches Lernen eigentlich im traditionellen Buddhismus, wie es in China oder in Thailand, egal, gelehrt wird, oder Tibet, ist, man fängt an, mit Begierde zu bremsen, damit Nichtwissen gebremst wird. Man, ohne Dana kann man auch nicht Nichtwissen bremsen. Durch Nichtwissen Begierde, durch Begierde Nichtwissen. Das ist Rat von Samsara. Okay? Eigentlich, wir sollen immer denken, das Geheimnis von erfüllten Leben ist eben Geheimnis von Geben, ohne sich etwas für sich wünschen. Aber das ist sehr schwer. Deswegen Shantideva sagt, am Anfang gibt man ein klein bisschen Gemüse, eine Kartoffel oder einen Kuchen, dann allmählich. So wie der Buddha lernt man, alles zu geben. Wenn man alles geben kann, wird man ein Buddha dann. Deswegen, wenn man Vollkommenheit von Dana verwirklicht hat, hat man alle anderen Vollkommenheiten erfüllt. Weil ohne Dana keine wahre Moralität, ohne Moralität keine Geduld, ohne Geduld kein Anstrengen. Ohne Anstrengen kein Samadhi, ohne Samadhi keine Weisheit. Und so eigentlich diese Vollkommenheit von Dana kommt erst und es führt dann zu Ende. Okay, dann wir rezitieren